WDR 3 Hörspiel. Und darin geht's in dieser Woche um die Zeit der großen Aufbrüche, die mit dem Jahr 68 auch fürs Hörspiel begann. Denn damals entstand das sogenannte neue Hörspiel, das mit traditionellen Erzählformen brach und mit neuen technischen Möglichkeiten experimentierte. Deshalb laden wir Sie in dieser Woche im WDR 3 Hörspiel zu einer kleinen Retrospektive ein, mit Hörspielen, die 1968 in diesem Aufbruchsgeist entstanden sind. Den Auftakt macht ein Stück, das experimentelle Formen mit den großen gesellschaftlichen Fragen verbindet. Walzer der Verirrten von Hans Fors, der darin der zentralen Frage nachgeht, warum Menschen eigentlich Kriege führen bzw. willig mitmachen, wenn andere Kriege anzetteln. 1969 wurde dieses Hörstück für seinen Einsatz der damals noch jungen Audiotechnologie als bestes Stereo-Hörspiel von der Rundfunkindustrie ausgezeichnet. Hören Sie jetzt Walzer der Verirrten von Hans Fors. In dem dämmerungsschweren Grase auf dem Hügel ging ich dahin. Sonnengekrönt der Morgen, Sonnenrauch trug die Luft. Im offenen Mund der Bäume strahlte die Wolke wie eine Melone. Wie eine Scheibe honigsüßer, herbstsaftschwerer Melone. Es hatte die ganze Nacht geregnet. Ich war durchnässt und die verdammte Blase am Fuß wurde nur schlimmer. Eine Zeit lang hatte ich sie vergessen. Solange wir wie ängstliche Läuse im Lehm krabbelten und oben, irgendwo in den grauen Wolken über uns, die Jagdflugzeuge lauten. Wenn du in dem Dreck ausrutschst, dann trocknet er wie Zement an dir fest. Wen interessiert denn das? Seht ihr, wie das Gras glitzert? Man könnte beinahe glauben. Was denn? Nichts. Es war nichts. Dann halt die Fresse. Ich dachte nur. Lass das denken. Verdammte Weinhändler, der Weg war holprig. Ich weiß noch, wie ich ging und ich dachte, wie holprig er war. Ich ritt in den Wein, ich konnte mir den Fuß verstauen. Ich weiß nicht, weshalb ich die schwarzen Schuhe mit den hohen Haken angezogen hatte. Ich hatte mir irgendwas dabei gedacht, dass ich mit einem Brief für Jean-Pierre unterwegs war. Aber es waren 3 Kilometer bis zur Post. Er tauchte auf, schon auf dem Weg, obwohl es morgen war und die Sonne noch kühl ohne ein Wort. Er grinste nur und zog mich zwischen die Weinstöcke. Ich wehrte mich, es tat so weh, ein Steinschürft im Rücken. Und ich sah, dass er einen abgebrochenen Zahn vor dem Mund hatte. Es stank nach Wein und Zigarren. Er ging ohne ein Wort, strich sich nur zufrieden über den Mund. Der Brief lag neben mir, schmutzig und zerknittert. Ich zerriss ihn in kleine Stücke, die fielen zwischen die Weinstöcke. Ich konnte nicht mal weinen, es ist so sinnlos. Hätte ich eine Briefmarke gehabt, dann hätte ich den Brief zu Hause in den Kasten werfen können. Nichts wäre dann geschehen. Im Dämmerungsgras, auf dem Hügel, immer dasselbe. Immer dasselbe. Sonnenrauch, der sich hebt. Immer dasselbe. Und der bittere Geschmack. Immer dasselbe. Nach Herbst. Ein gefrorener Frühling, der nicht näher kommt? Oder trockene Hitze, die den Boden in spröde Furchen zerspringen lässt. Wer sind wir? Wo sind wir in dieser wirbelnden Zeit? Wer gibt uns unsere Schwere? Eine Sicherheit. Eine Möglichkeit. Der verdammte Lehm, wenn der trocken wurde, der wurde wie Zement. Wir mussten ihn mit Gewehrkolben losschlagen, ja. Und einer hatte eine Axt. Und es war so, Es war so, als ob er sich weiter in die Haut einnagte. Die Haut wurde grau und in der Hitze fingen die zerkratzten Wunden an, nach Eiter zu riechen. Ja. Ja, wer denkt jetzt noch daran? Wer denkt an Dien Bien Phu? Nur ein Name. Nur ein Name. Dien Bien Phu. Korea. Kongo. Vietnam. Aber im Morgendämmern oder im Abenddämmern fanden wir manchmal den Weltenraum schön, blau-schwarz und benagelt mit Sternen. Wie eine Scheibe honigsüßer Melone. Was war es noch, was einer Melone glich? Eine Melone? Ich habe noch nie eine Melone gesehen. Kommt in meinen Bäckerladen, alle, die ihr traurig seid. Ich hab gesundes Fleisch, Brüste wie zwei Fische, Lippen kirschenrot. Seht mal her, mein Hinterteil, ach! Ich biete euch Vergessen an. 100 Märsche, 1000 Märsche, in Lehmbrei und Matsch werdet ihr vergessen. 100 Stunden, 1000 Stunden, bis ihr mich wiederseht. Mancher von euch wird da liegen mit offenem Mund und gebrochenen Augen und sich für ewig fragen, ob meine Haut wirklich so heiß ist, wie ihr träumtet. Kommt, bevor in einer Schlammpfütze modert, kommt! Denn tot werdet ihr sein, kommt! Früher, später. Ich weine um eure schönen, jungen Leiber, die meine Laken spüren durften. Weiß, weiß wie Mandelblüten. Sie hätten den Duft eures Schweißes und eurer jungen Lust bewahren sollen. Kommt in meinen Bäckerladen, alle, die ihr traurig seid. Ich hab gesundes Fleisch, Brüste wie zwei Fische, Lippenkirschen rot. Seht mal her, mein Hinterteil, ach! In dem dämmerungsschweren... In dem dämmerungsschweren... In dem dämmerungsschweren, pulvergrauen Wald... ging ich dahin. Im Treiben von Schnee, im Treiben von Nebel, im Treiben von Wolken. In Dien Bien Phu, im Kongo, in Vietnam. In Dien Bien Phu, in Algerien, im Kongo, auf Zypern, in am Suezkanal, Vietnam. In Algerien, in Dien Bien Phu, auf Zypern, im Kongo, am Suezkanal, in Vietnam. Algerien. China, Sowjet. Es ist Mao Zedong. Was geschieht denn nur? Was geschieht denn nur mit uns? Kommt in meinen Bäckerladen. Dreck und Angst. Oh. Augen zu. No. Was passiert? Eine Tablette. Eine einzige und du vergisst alles. Du versinkst in Glückseligkeit. Wundervoll ist das. Kann ich dir geben. Eine einzige weiße kleine Tablette. Eine einzige Spritze. Bitte, bitte, bitte. Du bekommst morgen das Geld. Ich werde es auftreiben, aber du musst mir helfen. Ich halte es nicht aus, aber du musst eine einzige Spritze. Ich möchte sagen, man schafft es nicht. Man bringt es nicht fertig, zu verstehen, was, Was ich meine, man braucht nicht. Es ist zu viel, sozusagen, für einen einzelnen Menschen zu begreifen. Das geht sozusagen über unseren Horizont, das wollte ich sagen. Das war alles, was ich sagen wollte. Dass es sozusagen und dass es über unseren Horizont geht, ja. Ich finde, nehmt es mir nicht übel, aber ich finde, wir sollten lieber ein bisschen nett und freundlich und vergnügt sein. Die Wolke, wie eine honigsüße Melone, wie ein Pilz, die Wolke, wie eine honigsüße Melone, wie ein aschefarbener Pilz. Gewiss, gewiss verstehe ich das. Man muss verstehen. Man muss sich um einen Überblick bemühen und die größeren Zusammenhänge sehen. Wir dürfen uns nicht mit Details und Detailproblemen aufhalten. Wir müssen das Ganze beherrschen, die Entwicklung im Großen sehen. Wir sind nur ein Glied in dem größeren Geschehen, aber wir müssen Stellung nehmen. Man muss geradeaus sehen und sich nicht durch Seitenblicke verwirren lassen, das Ziel ins Auge fassen. Ich gebe keine Unsicherheit zu. Es sind nur die schwachen Menschen, die sich verwirrt fühlen. Ich gebe keine Verwirrung zu. Wir dürfen nicht schlapp sein. Wir müssen vorwärts gehen. Nur der Wankelmütige zögert. Vive la République, vive l'amitié! Verlieren Sie aber auch nicht den Glauben. In the quest for peace and freedom. Freiheit fordern und wollen. Wir bleiben die legitimen Verteidiger der Freiheit in dieser Welt. Tugenden, Schönheit, Glauben. Freiheit, Gott, Hoffnung, Vertrauen. Ich schwöre, der Blick, meinem Vaterland allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeit- und Bauernregierung gegen jeden Feind zu schützen. Ich gelobe, der Republik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Vielleicht ist es ein lauer Herbsttag, wenn die Nesseln anfangen, grau zu werden und der Wind sich verlaufen hat. Oder vielleicht nur ein verirrter Frühlingstag, der die Gewalt über seine Füße verlor und hierhin und dorthin wankt zwischen Wolken und Sonne. Zwischen Wolken und Sonne. Um die Nase ein wenig mit Erde beschmutzt. Nein. Kein Tag. Keine Zeit. Solange alles still ist, ist alles gut. Jean-Pierre, du wirst nicht verstehen, warum ich nicht schreibe. Ich zerreiße deine Briefe, ohne sie zu lesen. Es tut auch so schon weh genug. Jeden Tag muss ich am Fenster des Weinlandes vorbeigehen. Manchmal sieht er mich an, aber vielleicht erkennt er mich nicht wieder. Nein, sicher nicht. Eines Tages tauchte er so plötzlich hinter einer Straßenecke auf, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. Ich erschrak so sehr, dass ich das Brot fallen ließ, das ich trug. Er hob es auf und gab es mir. »Haben wir uns nicht schon mal getroffen, Kleines?« sagte er. Er roch nach Schweiß und Zigarren. Ich hätte ihm ins Gesicht spucken können. »Dien Bien Phu. Ich lese den Namen in der Zeitung. Das ist irgendwo, wo du bist. Es sagt mir nichts. Es ist wie der Name eines Fabeltiers. Jean-Pierre, ich kann dir nicht schreiben. Ich zerreiß deine Briefe. Alles hat er mir zerstört, der Weinhändler, und weiß es nicht einmal mehr.« Vietnam, Vietnam, Vietnam. Heute Nacht habe ich geträumt, dieses Wort wäre eine endlose Reihe grauer Panzer, die mir in den Mund fuhren und die Kehle hinunter, bis ich erstickte. Wir verteidigen den Frieden! Haha. Oh Gott. Was hast du zu grinsen? Mir fiel ein, wenn man all die Soldatenstiefel hören könnte, die bis jetzt auf der Erde herumgetrampelt sind. Gleichzeitig. Die Wikinger hatten sicher eine Art Stiefel. Und die Hunnen und die Griechen und die Römer. Die Spanier in Südamerika und die Kreuzfahrer und Napoleons Leute und die Stiefel des Ersten Weltkrieges und Hitlers und Stalins und Churchills Jungens. Stellt euch vor, so viel ist marschiert worden. Was hat sie dazu gebracht? Im gleichen verdammten Lehmkleister. Und wie weit sind wir gekommen? Ja, bis hierher. In den gleichen Stiefeln, aus dem gleichen verdammten Leder, in dem man sich die gleichen Blasen läuft. Das nenne ich Entwicklung. Wir haben ja die Bombe. Nein, also jetzt wollen wir vergnügt sein und dieses unangenehme Intermezzo vergessen. Jetzt wollen wir ein bisschen nett und freundlich und vergnügt sein. In dem dämmerungsschweren Schweigen ging ich dahin. Aber du musst doch an irgendetwas glauben. Ich glaube nur an eins. Die Augen offen halten und überleben. Stunde um Stunde. Was soll ich hier mit Tapferkeit? Ich will nicht in diesem Urwald verfaulen. Kongo, was bedeutet das? Bewahrer des Friedens? Scheiße. Ich kenne die ganzen Vokabeln, die Welt ist voll davon. Wer denkt noch an Dien Bien Phu oder Suez? Warum sind in Ungarn ein paar Tausend gestorben? Was war das eigentlich für eine idiotische Geschichte damals in Algerien oder diese andere idiotische Geschichte? Nein. Dann schon lieber ein großer, handfester Krieg, damit sie wenigstens eine Metrostation nach einem Schlachtfeld benennen können. Warum bist du dann hier? Man muss schließlich leben. Und da sollte es doch gut. O vergessen, du gewaltige Schaufel. Die alle Erinnerungen, alle Namen, alle Wunden und Geschwüre einebnet in der Zeit. Ein grüner Arm voll kühler Weidenzweige. Über rauschendem Wasser. Ein Uferrand aus Gras an meinem trockenen Mund. Und neue, törichte Hoffnung. Ewig ist das vergessen. Ich war das Mädchen mit der Melodie. Kennst du mich vom Fernsehen? Ich war Miss Sommer am Badestrand von, wo war das noch? Oh, forget it, baby. Nee, ich muss mich erinnern, das ist wichtig. Turn that damn radio off, will you? Damals war ich noch so jung. Ich war so jung. Erinnerst du dich noch an dieses Lächeln? Du! Du! Sieh her! Und mein Haar. Du wirst doch nicht mein Haar vergessen haben. Ich trug es aufgesteckt. So. Alle sagten, dass es mich so am besten kleidet. So wollten mich alle am liebsten haben. Nein. Nein, versteh mich nicht falsch. Ich meine zum Fotografieren. Ah, pfui, schäm dich. So wollten sie mich alle haben, alle Fotografen. In Schwärmen waren sie hinter mir her in jedem Sommer. So sollte ich meinen lilienweißen Hals retten. So! Mein lilienweißen Hals! Ja, mal lach nicht über mich, du Dreckskerl. Spendierst du mir ein Glas? Champagner. Nein, lieber ein Glas Whisky. Ich erinnere mich an einen Amerikaner, der wollte mich mitnehmen. Nach Hollywood, hat er gesagt. Hollywood. Scheiß auf Hollywood. Dass dir nie etwas anderes einfällt. Außerdem war er brutal. Brutal, ein richtiger Gorilla. Sadist. Ist der Whisky zu teuer? Dann ein Gin. Ich war das Mädchen mit der Melodie. Sag, dass du dich erinnerst. Ich war so fantastisch blond, So unbeschreiblich schön. Und alles wäre gut, wenn ich nach Paris käme. Die Franzosen sind wild auf Blondinen, regelrecht wild. Ich bekam so viele Briefe, Verehrerpost. Das war nach dem Auftreten im Fernsehen in der... Ich hatte Talent. Talent! Was für ein wunderbares Wort. Das macht einen verrückt. Verrückt! Ich weiß noch, wie es das Blut zum Sieden brachte. Talent. Talent. Warum klingt das so? Warum lügt das so? Ich war Miss Sommer. Und einmal Miss Badestrand. Damals trank ich Champagner. Ich sollte filmen. Ich war ja so blond. Wohin ist das alles verschwunden? Warum verschwindet alles? Gib mir einen Gin! Kannst du machen mit mir, was du willst? Nur für Europäer. Eben ist mein Junge gestorben. Er war so schwach, dass er im Dunkeln erlosch, leichter als man eine Kerze ausbläst. Hier will ich sitzen, zusammengekauert auf ihrer Bank. Nur für Europäer. Vielleicht ist es ein seltsamer Herbsttag. Oder nur ein verirrter Frühlingstag. Warum soll ich mich schuldig fühlen, wenn ich hier sitze? Sag mir das, mein Junge. Warum soll ich Angst haben? Immer nur Angst. Die Bank ist aus Holz, eine ganz gewöhnliche Bank. Ich hätte sie selbst machen können. Und doch ist es, als hätte ich Unrecht getan, mich zu setzen. Warum komme ich mir vor wie ein Dieb, wenn mich Trotz und Kampfeslust erfüllen sollten? Sag mir das, mein Junge. Vielleicht ist es ein seltsamer Herbsttag. Du bist jetzt im Dunkeln. Du siehst alles mit den Augen der Dunkelheit. Ein seltsamer Herbsttag. Oder nur ein verirrter Frühlingstag. Immer leuchtet es da drinnen im Haus der Weißen, bis der Morgen dämmert. Vielleicht, weil sie die Dunkelheit fürchten. All das Schwarze, das kommen wird. Hier will ich sitzen und mich hart machen wie ein Stein. Eines Tages werde ich in diesem Haus wohnen, das weiß ich jetzt. Oder nur ein verirrter Frühlingstag, der hin und her wankt zwischen Sonne und Mond. Mein Junge hatte rote Augen, als er starb. Er erkannte mich nicht mehr. Gestern fuhr mich die Frau an. Medizin, schrie sie. Hab ich Medizin für alle Nigger? Wenn einer sie bekommt, wollen alle welche haben. Sie war nicht bösartig. Es ist so. Alle wären über sie hergefallen, wenn sie mir etwas gegeben hätte. Aber der Junge starb, weil ich keine Medizin beschaffen konnte. Vielleicht ist es ein seltsamer Herbsttag. Oder nur ein verirrter Frühlingstag. Der hin und her wankt zwischen Sonne und Mond. Hier will ich sitzen, zusammengekauert. Die Dunkelheit meines Jungen drückt mich zur Erde nieder. Seine roten Augen sind wie Skorpionenbisse in mir. Zwischen Sonne und Mond, um die Nase ein wenig mit Erde beschmutzt. Eines Tages werde ich in das Haus stürzen, in alle Räume. An dem Tag werde ich an meinen Jungen denken, der heute starb. Ich werde von aller Schuld befreit sein. Was ich tue, wird recht sein. Uns Schwarzen ist es verboten, in den Park zu kommen, aber ich sitze jetzt auf Ihrer Bank. Ich werde hier sitzen, bis es mir nicht mehr wie ein Verbrechen vorkommt, bis ich weiß bin vor Trotz. Damit mein toter Junge sieht, dass es angefangen hat. Jean-Pierre, komm. Lucille, der Zug fährt schon. Jean-Pierre, gestern Abend, ich wollte, aber ich hatte solche Angst. Jetzt habe ich keine Angst mehr, Jean-Pierre. Lucille. Wirst du an mich denken? Du, Jean-Pierre. Pass auf, der Zug, Lucille. Denk an mich. Wirst du. Wie kommt es? Lucille, ich werde dir schreiben. Jeden Tag. Jeden Tag, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. In dem dämmerungsschweren... In dem dämmerungsschweren... In dem dämmerungsschweren Grase auf dem Hügel... ging ich dahin. Und während ich starb, es war ja nicht nur die Angst vor dem Tode, das Schreckliche war das Gefühl, dass das alles so sinnlos ist, dass es sich bis ins Unendliche wiederholen wird. Das muss an dem Morgen gewesen sein, an dem ich mit meinem Brief losging, nicht wahr? Was? Ja? Wie eine Melone. Ja. Aber eigentlich bin ich doch für euch gestorben. Das heißt, um euer Leben, Frieden, Freiheit zu retten. Der Sommer, in dem ich Miss Sommer war. Die Champagnernacht. Ah, Unsinn. Was hat schon genützt? Sommer, in dem ich Miss Sommer war. Lass jetzt vergessen. Schwamm drüber. Über meinen Kieferknochen im Wald wächst Gestrüpp. Aber die Wolke... Wie eine Melone. Wie ein Pilz. Lass uns vergessen, in mein grünes Vergessen fliehen. Uns einen Trost, eine undurchschaubare Lüge. Übe uns im Schrecken, halte uns wach. Lähme uns nicht durch Angst. Glaube an etwas. Glaube an nichts. Ja, und dann würde es uns noch interessieren, wie sind Sie gestorben? Na, man hat mich erschossen. Ja, ich war es leid, im gleichen blöden Gehorsam zu marschieren. Im gleichen Blinden drauf los. Wie unsere Stiefel seit 3000 Jahren und länger vorwärts gestampft sind. Naja, ist doch sinnlos. Das habe ich denen auch gesagt. Ich jedenfalls weigerte mich, noch einen Schritt weiter zu gehen. Außerdem hatte ich Blasen an den Füßen. Und das waren Ihre eigenen Leute, die Sie erschossen haben? Oh, das spielte doch keine Rolle. Früher oder später hätte irgendjemand geschossen. Die Briefe kriegte ich auch schon lange nicht mehr. Wissen Sie... Es ging um, ja, wie soll ich das sagen? Es ging um alle Morgenstunden und um alle Abende mit der gleichen müden Resignation. Und um alle Abende mit der gleichen müden Resignation, kenne ich. Ja, genau. Lass uns genau. Vergessen in mein grünes Vergessen. Fliehen uns einen Trost, eine undurchschaubare Lüge. Übe uns im Schrecken, halte uns wach. Tja, nun liegen meine Kiefer weiß im Wald und meine Knochen haben die Tiere umhergeschleppt. Na, das macht nicht viel aus. Alles hat sein Ende und alles geht weiter. Lähme uns nicht durch Angst. Glaube an etwas. Glaube an nichts. Wissen Sie, ich wollte einfach nicht so weitermachen. Seit 3000 Jahren und länger bin ich über die Erde marschiert. Immer gleich angstvoll, immer gleich gehorsam. Aber einer muss sich weigern, habe ich mir gesagt, was auch geschieht. Einer muss immer da sein, der sich dem Gewohnten entgegenstellt. Glaube an etwas. Glaube an nichts. Einer muss anders leben, oder anders sterben. Nichts in dem langen Lauf hat große Bedeutung. Und nichts ist gar sinnlos. Nicht einmal meine weißen Kiefer. Sie umschließen wie eine Schale ein blühendes Kraut. Übrigens werden am Ende alle Worte hohl. Und man will nur noch die Stille. Aber wir, die wir noch weitermachen? Oder es wenigstens versuchen. Ohne dass wir wagten, viel nachzudenken. Wir haben genug von dem Nächstliegenden. Klar, dass man damit fertig wird. Es ist schon schwierig, die Miete zusammenzubekommen. Wir haben keine Zeit zum Nachdenken und Philosophieren. Wir sind froh, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben und ein Dach auf dem Tisch. Jesus, nimm immer Ehre sein. Wir haben keine Zeit. Was können wir letzten Endes tun? Das Beste ist, wenn alles seinen gewohnten Gang geht. Genug mit uns selbst zu tun. Es ist schwierig, die Miete zusammenzubekommen. Das Beste ist, wenn alles seinen gewohnten Gang geht. Seinen gewohnten Gang geht. Gehen wir also weiter? Gehen wir also noch ein Stück weiter? Walzer der Verirrten von Hans Voss, aus dem Schwedischen übersetzt von Marianne Veno. Es sprachen Soldat 1 Michael Thomas, Soldat 2 Norbert Kappen, Soldat 3 Günther Neuze, Lucille Gieselheid Hönsch, Bäckermeier Annemarie Schläbitz, Mädchen mit Poesie Ingrid Pilz, Blondine mit Melodie Luise Martini, der kleine Schwarze Ernst Jacobi, Chor Hans-Ernst Jäger, Chor A Christoph Quest, Chor B Sigrun Höhler und viele andere. Musik Enno Dugend, Regie Raul Wolfgang Schnell, eine Produktion des WDR und des SFB 1968. Morgen geht es weiter in unserer kleinen Werkschau zu 68 und dem neuen Hörspiel. Was sagen Sie zu Erwin Maus, heißt es dann. Jeden Tag ist Hörspielzeit. Immer ab 19 Uhr. Und jederzeit online auf hörspiel.wdr.de.